Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Die Filmfestspiele in Cannes sind in vollem Gange. Wir berichten über die Filme im Wettbewerb jeden Tag, über die Trends auch und über Stimmungen. Und für unsere Filmkritikerinnen und Kritiker ist das natürlich harte Arbeit, so ein Festival. Viele Stunden sitzen sie im Kinosessel, dann das Recherchieren, Reportieren, Kommentieren. Da ist jeder Tag ein prallvoller Tag. Und genau danach möchte ich jetzt unsere Filmkritikerin Anke Lewicke in Cannes fragen. Sie ist von dort zugeschaltet. Guten Abend, Frau Lewicke. Guten Abend. Wie bewahren Sie denn auf so einem Festival überhaupt den Überblick über die Bilder, die da auf Sie einströmen? Haben Sie sich da so Strategien zurechtgelegt? Ja, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Köpfchen. Und ich finde, das ist ja gerade die Herausforderung, bei einem Festival zu schauen, welche Bilder nachhallen oder welche Bilder dann eben miteinander in einen Dialog treten. Also zum Beispiel bin ich noch ganz bei der Heldin aus dem chinesischen Wettbewerbsfilm, die mich mitgenommen hat in eine Gesellschaft, im politischen Wandel und Umbruch. Und ihre Geschichte korrespondiert dann wieder mit dem Mädchen aus dem Iran bei Jafar Panahi. Das ist ein junges Mädchen, das aus der Provinz eben in die Stadt möchte, Schauspielerin werden. Und solche Parallelen, wenn man die entdeckt und dann aber auch gleichzeitig entdeckt, wie unterschiedlich die Filme erzählt sind, das ist das große Vergnügen auf einem Festival. Aber manche Bilder gehen eben auch hier rein und da raus. Gestern habe ich mich dann doch in die bisher längste Schlange hier eingereiht, und zwar war das Han Solo, a Star Wars Story, der nächste Woche auch bei uns in die Kinos kommt. Und da geht es eben um die Jugend von Han Solo, also um den Rebellen, der von Harrison Ford gespielt wird. Und dieser muskelbepackte Bubi, der soll später Han Solo werden. Das habe ich keine Minute geglaubt. Und das ist dann ein Bild, was ich beiseite lege, weil meinen Harrison Ford in Star Wars lasse ich mir nicht nehmen. Sie wollen uns jetzt, Frau Lewicke, zwei Filme etwas ausführlicher vorstellen. Zunächst mal einen französischen Film, Wohne lieber ungewöhnlich. Mal wieder eine französische Komödie. Aus deutscher Sicht ist es ja immer wieder erstaunlich, wie produktiv die Kinonation Frankreich ist. Kann man da so ein bisschen eifersüchtig werden, so wenn man so eine deutsche Brille auf hat? Ja, also mir gefällt ja schon, dass die Franzosen ihr Kino so bedingungslos lieben. Das wird so nicht in Schubladen gesteckt. Und die verschiedenen Formen werden so gleichberechtigt nebeneinander, so einfach können sie stehen. Also sei es das Autorenkino oder sei es eben das Unterhaltungskino. Und die französische Komödie, Erfolgskomödie, erzählt trotzdem immer auch was über die Gesellschaft. Und in Wohne lieber ungewöhnlich geht es ja um den sagenumwobenen, libertinären Lebensstil der Franzosen. Der wird ironisch gebrochen. Ein kleiner 13-jähriger Junge führt uns in seine Patchwork-Familie ein, in seine ganz vielen Väter und Mütter, in seine Geschwister. Und er sagt, er ist eigentlich müde, weil er nie weiß, wo er gerade mal wieder schlafen soll. Deshalb tun sich die ganzen Kids zusammen und machen eben eine WG auf und die Eltern müssen sich einteilen. Das ist eine charmante, schöne Idee, aber leider hat der Film dann so eine hysterische Tonlage und zu einer guten Komödie gehört ja auch immer so ein bisschen eine Tragik, also dass Kinder vielleicht auch manchmal verloren sind, wenn sie keinen festen Bezugspunkt haben. Das wird alles nicht verhandelt, aber ich muss sagen, die Oma, die immer vorgibt, Alzheimer zu haben und deshalb dann die ganzen Termine vergisst, wann sie sich um die Kinder kümmern soll, die gefällt mir schon. Also wieder eine französische Komödie, Wohne lieber ungewöhnlich. Noch einen weiteren Film wollen Sie uns vorstellen, Frau Lewicke. Der Modefotograf Tom Wolf, der hat sich schon mehrfach mit dem Mythos Maria Callas beschäftigt. Er hat Bücher über sie herausgegeben und auch, glaube ich, eine Ausstellung organisiert. Nun stellt er seinen Dokumentarfilm Maria bei Callas vor. Was meint denn dieser Titel? Ja, also zu Beginn sieht man Maria Callas in einem Interview und sie sagt, es sind zwei Menschen in mir. Ich wäre gerne die Maria, aber ich muss mit der Callas leben. Und der Film ist eine Selbstbefragung und der ist unheimlich interessant montiert. Also es gibt ganz viele Interviews mit der Maria Callas, Archivaufnahmen, die man bisher noch nicht gesehen hat, Konzert- und Opernmitschnitte. Und dann liest Eva Mattes noch sehr, sehr schön Passagen aus ihren Briefen vor. Und es ist wirklich so, dass das wie so eine, als würde eine Künstlerin sich eben auf eine therapeutische Couch legen. Also die Callas kann unheimlich gut über sich selbst als Künstlerin reflektieren, über ihren Mythos. Sie erzählt damals, wie sie das Konzert abbrechen musste bei Norma in Paris, wie danach alle nur noch auf ihr Scheitern gewartet haben. Und das alles ist sehr klug und präzise beobachtet. Doch wenn es um die Maria geht, also um ihre Kindheit oder auch um ihr Liebesleben, dann spürt man einfach, dass dieser Mensch, also Maria Callas, den Kontakt zu sich selbst verloren hat. Ist es jetzt ein Film für die Callas-Gemeinde, für absolute Eingeweihte, oder richtet er sich doch auch an ein größeres Publikum? Ja, auf alle Fälle. Vor allen Dingen löst er sich irgendwann auch von der Maria Callas, weil es geht einfach darum, dass man eine Künstlerexistenz sich so langsam herauskristallisiert. Man lernt auch narzisstische Strukturen kennen, dieses Bedürfnis, im Rampenlicht zu stehen, dann aber nicht mehr zu wissen, wie man das Rampenlicht abschaltet, wie man sich noch eine Privatsphäre bewahrt. Das gilt sicher für viele andere Künstler und Künstlerinnen auch. Und dann ist es aber immer wieder bewegend, wenn man Maria Callas auf der Bühne sieht, weil dann wird sie auf einmal mit sich eins, mit ihrer Musik. Und das ist einfach unheimlich schön, und das kann sie selbst auch ganz wunderbar zusammenfassen. In a crunch, who has to win, Maria or Callas? I like to think that they both go together, because Callas has been Maria in my singing and in my work. My own self has been there every second. I've done nothing falsely, I've worked with all honesty, so Maria has, if somebody really tries to listen to me seriously, one will find all of myself in there. Auch wenn sie nicht singt, eine wunderbare Stimme, eine Sprechstimme, Maria Callas. Der Film Maria bei Callas von Tom Wolfe, jetzt neu in den Kinos. Morgen, Frau Lewicke, werden Sie wieder aus Cannes berichten. Dann auch mit ein paar Überlegungen und vielleicht auch Spekulationen, wer denn am Samstag mit der Goldenen Palme ausgezeichnet werden könnte. Morgen wieder hier in Fazit. Für heute vielen Dank, Anke Lewicke.